Erster meine Brüder, glaubt an Jesus Christus. Behandelt dabei nicht manche Menschen besser als andere. Zweiter ein reicher Mann kommt in eure Kirche. Er trägt teure Kleidung. Dann kommt ein armer Mann in schmutziger Kleidung. Dritter ihr seid freundlich zu dem reichen Mann. Ihr gebt ihm einen guten Platz. Aber zum Armen sagt ihr, steh dort oder setz dich auf den Boden. Vierter dann macht ihr einen Unterschied. Ihr denkt nicht richtig über die Menschen. Fünfter hört zu, meine Freunde. Gott wählt die Armen in dieser Welt. Sie sind reich im Glauben. Sie bekommen sein Reich. Sechster aber ihr seid schlecht zu den Armen. Reiche Menschen unterdrücken euch. Sie bringen euch vor das Gericht. Siebter sie sagen schlechte Dinge über Jesus. Aber ihr gehört zu ihm. Achter das wichtigste Gesetz sagt, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Wenn ihr das tut, macht ihr es richtig. Neunter aber wenn ihr manche Menschen besser behandelt, sündigt ihr. Das Gesetz zeigt, ihr macht einen Fehler. Zehnter wer fast alle Gesetze hält, aber eines bricht, ist schuldig. Er bricht das ganze Gesetz. Elfter Gott sagt, du sollst nicht fremd gehen. Er sagt auch, du sollst nicht töten. Wenn du tötest, brichst du Gottes Gesetz. Zwölfter sprecht und handelt richtig. Gott wird euch nach dem Gesetz der Freiheit richten. Dreizehnter wer nicht barmherzig ist, bekommt keine Barmherzigkeit vor Gericht. Aber Barmherzigkeit ist stärker als das Gericht. Vierzehnter meine Brüder, was hilft der Glaube ohne Taten? Kann dieser Glaube einen Menschen retten? Fünfzehnter ein Bruder oder eine Schwester hat keine Kleidung. Sie haben auch nichts zu essen. Sechzehnter ihr sagt zu ihnen, geht in Frieden. Werdet warm und esst euch satt. Aber ihr gebt ihnen nichts. Das hilft ihnen nicht. Siebzehnter so ist es auch mit dem Glauben. Wenn man nichts Gutes tut, ist der Glaube tot. Achtzehnter jemand sagt, du glaubst und ich handle. Zeig mir deinen Glauben ohne Taten. Ich zeige dir meinen Glauben durch meine Taten. Neunzehnter du glaubst an einen Gott? Das ist gut. Auch die bösen Geister glauben das und zittern vor Angst. Zwanzigster du törichter Mensch. Willst du verstehen? Glaube ohne Taten ist wertlos. 21. Denkt an Abraham. Er tat, was Gott wollte. Er legte seinen Sohn Isaak auf den Altar. 22. Sein Glaube und seine Taten arbeiteten zusammen. Durch seine Taten wurde sein Glaube vollkommen. 23. So passierte, was in der Schrift steht. Abraham glaubte Gott. Gott nahm ihn an. Er hieß ein Freund Gottes. 24. Ihr seht also, ein Mensch wird durch seine Taten vor Gott gerecht. Glaube allein reicht nicht. 25. Auch Rahab tat Gutes. Sie half den Boten und schickte sie auf einem anderen Weg weg. 26. Ein Körper ohne Geist ist tot. So ist auch der Glaube ohne Taten tot.